Kundgabe 6636. Empfangen durch Bertha Dodder am 5.9.1956. Schutzgeist. Geistige Führer. Ein treuer geistiger Führer begleitet euch auf allen euren Wegen durch das Erdenleben. Niemals seid ihr ohne geistigen Schutz. Und wenn jener Führer sowie die Lichtwesen, die euch umgeben, unbeschränkt wirken dürften, wäre euer Ausreifen auf dieser Erde gesichert, weil deren Liebe zu euch alles tun möchte, was euch nach oben verhelfen kann. Aber sie dürfen nicht unbeschränkt an euch tätig sein, weil euer Wille selbst ihnen Schranken setzt. Sie können auch nur diesem Willen entsprechend auf euch einwirken, und oft verwehret ihr Menschen jenen euch leitenden Wesen ihr Wirken, weil sich euer Wille dagegen richtet. Aber dennoch verlassen euch eure Führer nicht, und sie werden ihren Einfluss immer wieder auf euch auszuüben suchen, bis zu eurem Tode. Also seid ihr ständig von Schutzgeistern umgeben, und ihr könntet euch auch immer an diese wenden um Hilfe. Doch die Hilfe dürfen sie euch immer erst dann zuteil werden lassen, wenn ihr zuvor die Bindung mit mir hergestellt habt, weil dies Gesetz ist, dass die Lichtwesen immer nur meinen Willen ausführen, dass sie immer nur in meinem Willen tätig sind. Ein gottverbundener Mensch also kann wahrhaft sorglos durch das Erdenleben gehen, weil diesem stets liebereiche Hilfe gewährt wird, wenn er nach innigem Gebet zu mir sich nun meinen Helfern übergibt und auch sie um Schutz und Hilfe angeht. Jene Schutzgeister und Führer sind Licht und Kraft durchflutet, und ihnen ist es daher auch leicht möglich, euer Erdendasein so zu gestalten, dass es für euch tragbar ist. Es ist ihnen möglich, euch aus Nöten zu befreien, die irdisch an euch herantreten oder durch Einwirken schlechter Kräfte hervorgerufen werden. Jenen Schutzgeistern übergebe ich euch, so wie ihr selbst vorerst euch mir verbunden habt, durch euren Willen, durch eure Gesinnung, durch Liebewerke und durch das Gebet. Also kann sich ein Mensch, der mir ergeben ist, auch immer behütet wissen von mir selbst. Und meine himmlischen Diener führen nun das aus, was mein Wille ist. Und mein Wille wird immer auf euer Wohl bedacht sein, die ihr euch mir schon hingegeben habt und meinen Schutz begehret. Und so wisset ihr, dass ihr niemals allein seid, und ob ihr noch so einsam oder weltverlassen euch dünkt. Ihr seid von Scharen hilfswilliger Geistwesen umgeben, die unter der Anleitung eures Schutzgeistes euch ihre Fürsorge angedeihen lassen und euch vor leiblichem und geistigem Schaden behüten. Falsch aber wäre es, wenn ihr euch nur allein diesen Wesen verbinden möchtet, in einem gewissen Aberglauben, wenn ihr etwas anderes in ihnen sehen würdet als meine Diener, die erst dann an euch wirken dürfen, wenn ihr die Bindung mit mir schon hergestellt habt. Denn so wie ihr ohne Glauben an mich und ohne Liebe zu mir geistige Wesen rufet um Hilfe, dann rufet ihr Gegenkräfte an und gebet euch in ihre Gewalt. Denn auch diese Gegenkräfte sind in eurer Nähe und harren nur der Gelegenheit, Besitz von euch ergreifen zu können, und diese Gelegenheit ist immer dann, wenn ich ausgeschaltet werde aus eurem Denken, wenn ihr ohne mich lebet und schaffet auf dieser Erde. Dann kann auch euer geistiger Führer sich nicht vordrängen, weil euer Wille selbst ihm dies verbietet. Und desto eifriger sind nun die Gegenkräfte am Werk, die ihr ebenso um euch spüren könnet, wie die guten, in meinem Auftrag wirkenden Wesen. Aber ihr verfallet unweigerlich jenen schlechten Kräften, weil diese eine große Macht haben und sie auch anwenden, weil euer Wille ihnen dazu das Recht gibt. Niemals aber brauchet ihr diese schlechten Kräfte zu fürchten, wenn euer Wille immer nur mir gilt und ihr euch meinem Schutz anempfehlet. Denn dann stehen mir zahlreiche Helfer zur Seite, die euch dienen wollen. Und dann wird euer Erdenlebensweg immer unter dem Schutz eures geistigen Führers stehen, den ich selbst euch beigegeben habe, von eurer Geburt an bis zu eurem Tode. Amen.